musst die Vene nicht sehen. Du musst sie nur spüren. Thank you. Da, wo ich wohne, sind die Berge alt. Sie haben ihre Spitzen verloren. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Es gibt viele Arten, seine Ansicht zu ändern. Aber bestimmt nicht, indem man fragt, warum? Was soll ich jetzt tun? Mich umdrehen und den Raum verlassen? Licht, Sonne, schickt ihm die Sonne. Ich bin für die Vögel, nicht für die Käfige, in die sie von manchen gesteckt werden. Es gibt Männer bei uns, die über Bord springen, um einen Stern aus dem Wasser zu holen. Das Wasser ist ein Traum und der Himmel und alles, was er morgens und abends an Sternen und Wind, Lügen und Wolken birgt, ist nur ein Gaukelspiel, das über die Vergänglichkeit der Zeit hinwegtäuscht. Und der gute Fährmann setzte hinzu: Zu wenig Zeit, und da, wo Zeit ist, Wartezeit. Glauben Sie das ernsthaft? Sometimes it was my breakup, but still a waste of time. Ich gestalte mich nicht spannend genug. Nicht genug. Feuer, Feuer in die Augen. Ich möchte, dass du endlich wieder zurückkommst. Und dann komm ich mit deinem Nagel im Auge. Es ist ja auch schwer, einen Unfall zu erzählen. Du hast recht. Es hätte nicht anders sein können. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie es geschah. Wir haben die Gabe, die Dinge hässlich zu machen. Jemand, der ganz alleine ist, wird immer die Ecke, in der er sich befindet, mühelos verfinstern. Das helle Licht, es blendet dich. Das ist die Geschichte. Thank you. Perfect. I want to have a house.